und Pjotr Petrowitsch setzte gleichsam befriedigt seine Rechnerei fort. »Das ist alles Unsinn und Verleumdung«, brauste Lebesjetnikow auf, der ungern an diese Geschichte erinnert wurde. »Das war gar nicht der Fall. Es war ganz anders. Sie haben es nicht richtig gehört. Das ist nichts als Klatscherei. Ich habe mich damals nur verteidigt. Sie stürzte sich zuerst auf mich. Sie hat mir fast meinen Backenbart ausgerissen. Ich hoffe doch, dass jedem Menschen erlaubt ist, seine Person zu verteidigen. Außerdem gestatte ich niemand mir Gewalt anzutun, aus Prinzip. Denn das grenzt schon an Despotismus. Was sollte ich denn tun? Etwa alles ruhig mir gefallen lassen? Ich habe sie bloß zurückgestoßen.« fuhr Luschin fort, boshaft vor sich hinzulachen. »Sie wollen nur sticheln, weil sie selbst verärgert und wütend sind. Aber das ist doch leeres Geschwätz und hat gar nichts, ganz und gar nichts mit der Frauenfrage zu tun. Sie haben das falsch verstanden. Ich denke sogar, wenn man annimmt, dass die Frau in allem dem Manne gleich sei, selbst in der physischen Kraft, wie man jetzt schon behauptet, so muss hierbei erst recht Gleichheit herrschen. Gewiss, ich habe es mir nachher überlegt, dass es so eine Frage überhaupt nicht geben sollte, weil Prügeleien sowieso nicht stattfinden sollten. In der künftigen Gesellschaft wird dies undenkbar sein. Es wäre auch sonderbar, eine Gleichberechtigung zum Prügeln anzustreben. So dumm bin ich nicht, obwohl Prügeleien übrigens auch vorkommen können. Ich will sagen, nachher nicht vorkommen werden, jetzt aber noch vorkommen. Ach, pfui zum Teufel, mit Ihnen wird man noch ganz konfus. Ich gehe nicht zu diesem Essen, aber nicht, weil diese Unannehmlichkeit passiert ist, sondern ich gehe vielmehr aus Prinzip nicht hin, um nicht bei einem so schändlichen Brauch, wie es ein sogenannter Leichenschmaus ist, dabei zu sein. Ja, das ist der Grund. Man könnte höchstens hingehen, um sich darüber lustig zu machen. Nur schade, dass keine Popen dabei sein werden, sonst würde ich unbedingt hingehen. Mit anderen Worten, Salz und Brot essen und gleich darauf es ebenso bespucken wie die Gastgeber, die Sie eingeladen haben. So ist es doch gemeint. Durchaus nicht bespucken, nur protestieren, zu einem nützlichen Zweck. Ich kann indirekt die Entwicklung und die Propaganda fördern. Jeder Mensch ist verpflichtet, zur Entwicklung und Propaganda beizutragen. Und je energischer er es tut, desto besser ist es vielleicht. Ich kann eine Idee verbreiten, einen Samen ausstreuen. Aus diesem Samen wird eine Tat entstehen. Was ist daran Verletzendes? Anfangs fühlen Sie sich vielleicht verletzt. Nachher aber werden Sie selbst einsehen, dass es für Sie nur von Nutzen war. Bei uns tadelte man eine Zeit lang die Terepjewa. Dieselbe, die jetzt in der Kommune ist, weil sie, als sie sich von ihrer Familie lossagte und sich einem Mann hingab, ihrer Mutter und ihrem Vater geschrieben hatte, sie wolle nicht mehr in Vorurteilen leben und gehe eine illegale Ehe ein. Man fand es rücksichtslos, so mit den Eltern umzugehen und meinte, sie hätte es ihnen schonender und milder beibringen sollen.